Die Stadtkäsung in der TVRK forciert die Rekonstruktion der Baumschulen. In der Stadt wurden in diesem Jahr bereits hunderte Baumschulen, einschließlich der Baumschule Pagen, dekonstruiert und ausgebaut. So wurde ein festes Fundament für die Produktion von Millionen Baumsetzlingen in einem Jahr gelegt.